Erster Gott, warum bist du böse? Wir sind doch deine Schafe. Zweiter, denk an dein Volk. Du hast auf dem Berg Zion gewohnt. Dritter, komm schnell zu den kaputten Häusern. Der Feind hat alles zerstört. Vierter, die Feinde schreien in deinem Haus. Sie zeigen ihre Zeichen. Fünfter, sie schlagen mit Äxten zu. Sie zerstören das Holz. Sechster, sie machen alles kaputt. Sie benutzen Äxte und Hämmer. Siebter, sie haben dein Haus verbrannt. Der Ort ist jetzt schmutzig. Achter, sie wollten uns vernichten. Sie haben alle Häuser für Gott verbrannt. Neunter, wir sehen keine Wunder mehr. Keiner weiß, wie lange das dauert. Zehnter Gott, wie lange lacht der Feind? Er beleidigt deinen Namen. Elfter, warum hilfst du uns nicht? Benutze deine starke Hand. Zwölfter Gott ist mein König. Er hat viele gute Dinge getan. Dreizehnter, du hast das Meer geteilt. Du hast große Tiere im Meer besiegt. Vierzehnter, du hast den Leviathan besiegt. Die Tiere haben ihn gefressen. Fünfzehnter, du hast Wasser fließen lassen. Du hast Flüsse trocken gemacht. Sechzehnter, dir gehört der Tag und die Nacht. Du hast die Sonne gemacht. Siebzehnter, du hast die Welt gemacht. Du hast Sommer und Winter gemacht. Achtzehnter, denk daran, Gott. Der Feind lacht über Jahwe. Neunzehnter, beschütze dein Volk wie eine Taube. Vergiss die Armen nicht. Zwanzigster, denk an dein Versprechen. Es gibt viel Gewalt im Land. 21. Hilf den armen Menschen. Sie sollen deinen Namen loben. 22. Steh auf, Gott. Kämpfe für dich. Denk an die bösen Worte. 23. Vergiss den Lärm der Feinde nicht. Sie schreien gegen dich,